Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mehr als ein Reflexbündel. Die Entwicklungspsychologie entdeckt den kompetenten Säugling. Sie hören eine Sendung von Renate Kiesewetter. Da ist gerade ein kleiner Mensch auf die Welt gekommen. Noch Blut und Schleim verschmiert, noch zusammengekrümmt in der Geburtshaltung. Und er schreit. Wo bin ich da nur hingeraten, scheint dieses Schreien zu signalisieren. Es ist so viel kälter als zuvor, gar nicht mehr kuschelig und keine schützende Höhle da. Gut, dass die Hebamme das Kleine schnell der Mutter auf den Bauch legt. Wenigstens dieser Geruch ist vertraut. Die warme Haut schmiegt sich wohltuend an die des Neugeborenen. Die bekannte mütterliche Stimme gibt Trost und Schutz. Ein winziges, hilfloses, passives Bündel. Existenziell angewiesen auf Mutter, Vater oder eine andere erwachsene Person, die es füttert, liebkost, wickelt und gut umsorgt. Zunächst wird das Neugeborene ja sowieso nur schlafen, saugen und in die Windeln machen. Weit gefehlt. Freilich, gehegt und gepflegt muss das Neugeborene natürlich werden. Aber es ist kein Reflexbündel. Es schläft nicht nur und saugt und macht in die Windeln. Es wird viel mehr tun, das weiß man heute. Die Zeiten sind vorbei, als man vom dummen ersten Vierteljahr sprach. Da nahm man an, dass Neugeborene noch nichts sehen können und nichts empfinden, keine sozialen Kontakte knüpfen können, kurzum, ihre Umwelt gar nicht wahrnehmen. Tatsächlich aber haben sie erstaunliche Fähigkeiten und sie lernen rasend schnell. Wer es nicht glaubt, der wird genauso perplex sein wie die Säuglingsforscher, als ihnen die Kleinsten zum ersten Mal die Zunge herausstreckten. Umso überraschender war es, als man beobachtete, dass offensichtlich neugeborene Säuglinge Zunge rausstrecken, nachahmen. Wenn ein Erwachsener ihnen die Zunge rausstreckt, und irgendwie macht man das im Spiel mit Säuglingen ja häufig genug, dann sah man, dass das diese Säuglinge auch taten. Da war dann die Frage, ist das ein Reflex? Aber dann müsste das ja sofort passieren. Man beobachtete aber, dass die Kinder sich regelrecht Mühe gaben und über eine längere Zeit hinweg sich immer mehr annäherten an das Vorbild. Also war es kein Reflex in diesem Sinne. Dann sagte man, naja, vielleicht ist das das Einzige, was sie überhaupt können. Und wenn irgendwas ihnen gezeigt wird, dann strecken sie Zunge raus. Aber sie unterschieden das Zunge rausstrecken gegenüber dem Breitziehen des Mundes. Selbst diese beiden Dinge konnten sie voneinander unterscheiden. Helga Drau, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Potsdam, forscht seit mehr als 20 Jahren im Bereich Säuglinge und Kleinkinder. Sie kann sich noch an die schrecklichen Zeiten erinnern, als man meinte, die Babys spürten keinen Schmerz. Das war wohlgemerkt nicht im letzten Jahrhundert, sondern galt bis Anfang der 70er Jahre als medizinischer Standard. Noch in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre war man allgemein in der Medizin der Pädiatrie überzeugt, dass frühgeborene und neugeborene Kinder kein Schmerzempfinden hätten. Denn sie seien ja nur Stammhirnwesen. Und selbst wenn sie dann auf einen Schmerz hin sich bewegten und schrien, sei das nur eine Stammhirnreaktion und sie hätten ja kein Schmerzempfinden. Das führte dazu, dass wenn diese armen Kinder operiert wurden, dass sie ohne Narkose operiert wurden. Aber Helga Drau hat glücklicherweise auch miterlebt, wie viel Neues, Verblüffendes, Sensationelles die Babyforschung in den letzten 10, 15 Jahren entdeckt hat. Heute weiß man etwa, dass Neugeborene schon Minuten nach der Geburt Details erkennen können. Dass sie nach wenigen Stunden die Muskeln von Augen, Hals und Mund so kontrollieren können, dass sie hinschauen, wenn etwas in ihr Blickfeld tritt, und wegschauen können. Dass sie die Stimme der Mutter von anderen unterscheiden können. Dass sich Babys im Alter von 2 bis 3 Monaten durch Saugen eine bestimmte Melodie herschnullern. Dass sie mit 4 Monaten bereits Mengen unterscheiden können. 1 ist nicht 2 und 2 nicht 3. Dass sie mit einem halben Jahr schon wissen, dass ein Ball nicht in der Luft stehen bleibt, sondern immer nach unten fällt. Oder mit 9 Monaten schon Tiere und Menschen in verschiedene Kategorien einordnen können. Und. Schau mal, Mama, das Baby kann das schon. Mütter, Väter und Geschwister können es jeden Tag beobachten. Unsere Kleinen sind cleverer als gedacht und können ihre körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten schon viel früher zeigen, wenn man sie nur dazu herausfordert. Genau das ist die Aufgabe der Säuglingsforscher. Aber Babys beantworten im ersten Jahr nun mal keine Fragebögen und sind auch sonst mit sprachlichen Äußerungen in der Regel eher sparsam. Also dachten sich die Wissenschaftler besonders trickreiche Experimente aus. Sie steckten Babys Schnuller mit elektronischem Druckwandler in den Mund, setzten ihnen Kopfhörer auf oder legten sie vor Lautsprecher, banden ihnen Mobiles mit einer Schnur um Füßchen und Ärmchen, stellten Stellwände vor ihnen auf, ließen sie Schautafeln und Gegenstände betrachten, nach verschiedenen Materialien greifen, mit Plastikfigürchen spielen und beobachteten per Videokamera genau, wie die Kleinen reagierten. Schließlich wollten sie herausfinden, was in so einem Kleinstwesen vorgeht. Etwa Ende der 60er Jahre begannen die bahnbrechenden Untersuchungen. Vor allem im Bereich der visuellen Wahrnehmung, wie es in der Wissenschaftssprache heißt. Das heißt, die Forscher versuchten herauszufinden, ob Babys sehen können und wenn ja, was und wie. Richtungweisend waren dabei die Experimente des US-amerikanischen Forschers Robert L. Fanz. Er widerlegte eine bis dahin gängige Annahme, nämlich, dass Babys, wenn überhaupt, nur Schatten sehen können. Helga Drau. Fanz konnte nachweisen, dass bereits Neugeborene, und kurz danach hat er sogar dann für Frühgeborene gezeigt, einfache Formen unterscheiden konnten. Und man guckte darauf, wohin das Kind seinen Blick lenkte. Und zum Zweiten hat man dann darauf geachtet, dass der Stimulus nicht weiter als etwa so 20 bis 25 Zentimeter von den Augen des Kindes entfernt war. Wenn man das machte und dann schaute, ob die Kinder eher den einen Stimulus als einen zweiten, den man gleichzeitig präsentierte, anschauten, dann konnte man Unterschiede feststellen, nämlich, dass die Kinder etwas Rundes vor etwas Eckigem bevorzugten. Dann haben wir bei der Gelegenheit dann auch festgestellt, dass sie auch Farben unterscheiden können. Und zwar hat man ihnen dann eine Farbe präsentiert und meinetwegen in einer gelben Farbe einen roten Ball, der aber jetzt nicht durch eine schwarze Kontur unterschieden war und der bewegte sich dann auf diesem gelben Feld. Und dann konnte man an der Augenbewegung feststellen, ob sie das überhaupt wahrnahmen. All diese Untersuchungen haben gezeigt, dass das damalige Wissen um das Sehvermögen der Kinder hoffnungslos veraltet war und dass sie in der Tat sehen können. Heute weiß man es besser. Neugeborene können auf eine Entfernung von ca. 20 bis 25 Zentimetern und bei mittlerer Helligkeit einigermaßen gut sehen. Das heißt, sie sind in der Lage, 3 mm dicke Striche von einer gleich hellen grauen Platte zu unterscheiden. Wenn sich etwas bewegt, sehen sie es besser und sie mögen auch lieber Muster mit deutlichen Konturen. Mit einem halben Jahr nimmt die Sehschärfe zu und im Alter von einem Jahr können sie ebenso scharf sehen wie Erwachsene. Mit 3-4 Monaten unterscheiden sie schon zwischen Rot, Blau, Gelb und Grün. Dabei haben sie, ebenso wie die meisten Erwachsenen, eine Vorliebe für Rot und Blau. Geschmackssicher sind die Kleinsten auch. Schon 2 Stunden nach der Geburt zeigen Babys unterschiedliche Gesichtsausdrücke, wenn sie süße, salzige, saure oder bittere Flüssigkeiten schmecken. Salzigen Geschmack akzeptieren sie erst mit 4 Monaten. Vorher verabscheuen sie ihn. Süßen mögen die Säuglinge sehr gern, und zwar in folgender Reihenfolge. Sucrose, das ist Saccharin und Zucker, Fructose, das ist Fruchtzucker und Laktose, das ist Milchzucker. Diese 3 süße Arten wissen sie schon zu unterscheiden. Die Vorliebe für Süßes hat sicherlich auch damit zu tun, dass es besänftigt und beruhigt. In einer Untersuchung gab man Sucrose auf die Mundschleimhaut. Der süße Geschmack wirkte zwar erst nach 2 Minuten besänftigend, aber intensiver und anhaltender als der Schnuller. Das Baby hörte auf zu schreien, seine Herzschlagfrequenz wurde niedriger und die motorische Unruhe ließ nach. Süßes beruhigt und natürlich auch Saugen. Und deswegen warnen Säuglingsforscher heute nicht mehr davor, den Kindern einen Schnuller zu geben. Denn Babys nuckeln in der Regel sowieso, wenn nicht am Schnuller, dann am eigenen Händchen. Denn gesaugt wird nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern auch zur eigenen Unterhaltung. Die Babys tun das in spontanen Schüben und dazwischen legen sie eine Pause ein. Damit, so fanden die Forscher heraus, reagieren Säuglinge auf Außenreize in der Umgebung. Etwa so. Sehen Sie etwas Neues, Interessantes, dann gucken Sie hin und hören kurz auf zu saugen. Dann, beim Verarbeiten dieser Erfahrung, nuckeln Sie wieder kräftiger. Schauen Sie dann immer wieder zu dem Interessanten hin, wird es nach einiger Zeit vertraut. Die Zuwendungsreaktion nimmt ab. Es gewöhnt sich dran. In der Wissenschaftssprache heißt es, das Baby habituiert. Wird ihm etwas Neues angeboten, schaut es länger hin, unterbricht das Saugen, um es dann umso kräftiger wieder aufzunehmen. Drei Monate alte Babys konnten sich in einem Experiment auf diese Weise ein Diapositiv scharf und hell einstellen. Schau mal, Mama, das Baby kann das schon. Diese Methode, das High Amplitude Sucking, wurde inzwischen auch mit akustischen Anreizen verbunden. So auch in einer Untersuchung an der Freien Universität Berlin. Die Forschergruppe am Helgard Rau wollte wissen, ob 2 bis 5 Monate alte Babys sich per Saugen bestimmte Töne herschnullern können. Sie konnten und noch mehr. Was für einen Schnuller nimmt er denn oder ist er gewöhnt? Einen abgeflachten? Wenn Sie mal schauen, ist das hier so ein etwas abgeflachter, nicht? Ja, so ein. Gut. Welche Größe? Einen kleinen oder einen großen? Einen kleinen. Einen kleinen. Gut. So, setzen Sie sich bitte einfach ganz bequem in den Stuhl. Das nächste war dann die Frage, wie reagieren die Kinder drauf, wenn sie nicht nur einen Ton herbeisaugen, sondern wenn sie uns sagen sollen, ob sie eine Melodie unterscheiden können, die in allen physikalischen Merkmalen einer zweiten Melodie ähnelt, wobei die zweite dasselbe wie die erste ist, nur rückwärts gespielt. Und vorwärts und rückwärts gespielt gibt ja eine andere Melodiekontur. Ob sie Händchen klein vorwärts singen oder rückwärts singen, ist eine etwas andere Melodiekontur. Das wiederum ist eine interessante Frage, weil das in den Bereich der Sprachentwicklung hineinpasst. Die Kinder können ja am Anfang nicht die Worte verstehen, die man zu ihnen sagt, aber die Klangmelodie der Stimme, die Frage, das Freundliche, das Auffordernde und so weiter, das können sie ja möglicherweise ganz gut unterscheiden. Und hier wäre das also ein Weg, zu überprüfen, ob sie eine kleine Melodie, eine Klangkontur erkennen können, selbst wenn sie außerhalb des Sprechens stattfindet. Das ist also etwas, was auch wir Erwachsene ganz gut unterscheiden können. Und diese Babys unterschieden das in der Tat auch. Aber wenn man da mal hineinhört, dass da sogar die Klangfarbe als Merkmal für die Kinder erkennbar wird, das ist doch schon ganz erstaunlich. Denn selbst wir Erwachsenen haben da durchaus Schwierigkeiten, das herauszudifferenzieren. Man wusste ja inzwischen, dass auch Ungeborene 2 Monate vor der Geburt im Mutterleib bereits hören können. Und unmittelbar nach der Geburt unterschieden Neugeborene die Stimme der Mutter von der anderer Personen. Allerdings ist das bei der Stimme des Vaters gegenüber Stimmen fremder Männer nicht so. Vertraut ist wohl nur die mütterliche Stimme aus der Zeit der Schwangerschaft. Auch die emotionalen Botschaften, die die Eltern mit ihrer Sprechweise aussenden, können sie empfangen. Dr. Mechthild Papuschek vom Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München hat sich mit den Anfängen der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation beschäftigt. Sie verstehen schon etwas auch aus der Sprache. Zum Beispiel kann die Mutter bestimmte Melodien benutzen. Na komm, ja sag was, ja komm. Das sind Melodien, die das Baby anregen, etwas zu sagen. Es gibt andere, ja fein, toll machst du das, prima. Das sind Melodien, mit denen die Mutter bestätigt und lobt und sich daran freut, was das Kind gerade gemacht hat. Andere Melodien werden benutzt, um das Baby zu beruhigen. Na fein, jetzt ist ja gleich wieder gut, nun wein ja nicht. Das sind fallende, niedrigere Melodien in niedrigerer Tonlage, in langsamerem Rhythmus. Oder schau mal da, der Ball, schau mal. Auch das ist wieder eine besondere Art von Melodie. Und jede dieser Melodien trägt eine Botschaft, die die Kleinen schon verstehen können. Und das sind universelle Botschaften, die in allen Sprachen sehr ähnlich sind. Die Kleinen richten sich danach schon in den ersten Lebensmonaten. Gerade nach 2, 3 Monaten verändert sich das Verhaltensrepertoire des Neugeborenen. Es verliert eine Reihe motorischer Reflexe, dafür tauchen neue Verhaltensweisen auf. Und dabei hat sich gezeigt, dass sowohl Babys als auch Eltern mit natürlichen Programmen ausgestattet sind, die es ihnen erlauben, sich aneinander anzupassen. Mechthild Papuschek. Da entwickelt sich allmählich so ein gewisser Rhythmus. Die Mutter sagt etwas oder animiert das Baby. Na komm, sag was. Und sie macht eine Pause, gibt dem Baby Zeit zu antworten. Und die Kleinen brauchen Zeit. Und wenn das Baby dann selbst was gemacht hat und selbst wenn es sehr rudimentär ist und nur ganz wenig, die Eltern antworten wieder drauf und schließen sozusagen diesen kleinen ersten Dialog ab. Dann kommt die nächste Runde und so geht es von einem zum nächsten. Manche Forscher haben das so als eine Synchronie, als einen gemeinsamen Tanz beschrieben. Immer wieder, was dabei auffällt, ist so ein der sehr schöne harmonische Rhythmus, der sich dabei entwickelt. Und es läuft dann besonders gut, wenn die Eltern wirklich ja immer auch dem Baby Zeit lassen, selbst etwas beizutragen. Die Haupterfahrung, die das Baby hier macht, und die steht ganz zentral in seinem frühen Erleben, dass es mit seinem eigenen Verhalten, mit seinen Tönchen, mit seinem Lächeln, mit seiner Blickzuwendung immer wieder etwas Bestimmtes auf Seiten der Eltern auslösen kann. Kontingente Reaktionen, sagt man. Und diese kontingenten Antworten beginnt es jetzt allmählich zu erwarten. Es baut darauf Erwartungen auf diesen vielen wiederholten Erfahrungen. Und das ist für das Kleine ganz, ganz wichtig. All diese Untersuchungen der Säuglingsforschung haben Wesentliches bewirkt, wie Herr Gadrau beobachten konnte. Das führte dann schon einmal dazu, dass sich auch die wissenschaftliche Sprache im Umgang mit dem Säugling veränderte. Und es wurden jetzt psychologische Begriffe verwendet, die man vorher nicht verwendet hatte, wie Wahrnehmung, wie Vorliebe. Ein Neugeborenes, das eine Vorliebe hat, das war undenkbar vorher, dass man so etwas Psychologisches einem Kind unterstellen konnte. Oder dass es aktiv schaut, dass es lauscht, dass es nicht nur hört, sondern aktiv lauscht. Säuglinge nötigten den Forschern zunehmend Respekt ab. Und je mehr sie sich davon überzeugten, wie kompetent ganz junge Kinder schon sind, desto differenzierter wurde auch der wissenschaftliche Zugang zu dem lange Zeit ignorierten Forschungsobjekt Baby. Universität Frankfurt, Institut für Psychologie. In der alten Villa ist ein hochmodernes Babylabor untergebracht. Die psychologisch-technische Assistentin Doris Jungfrau-Süß zeigt die Projektionswand mit verdeckter Videokamera, angeschlossen an Computern, die die Zeitmessung speichern und auswerten. Heute kommt Sven, 4 Monate alt. Er ist eines der Babys, die zeigen sollen, dass sie zählen können. Der Entwicklungspsychologe Dr. Wolfgang Mack erklärt, wie das gemeint ist. Natürlich zählen Babys nicht wie wir, weil wir zählen ja dadurch, dass wir gelernte Sprachsignale, Sprachsymbole bestimmten Mengen zuordnen. Wir zählen einfach ab und dann die letzte Zahl ist sozusagen das Maß der Menge, die Kardinalzahl eben. Aber ob die Babys das tun, das weiß man eben nicht. Und darum geht es zunächst erstmal um die Frage, ob Babys überhaupt Mengen unterscheiden können. Das ist die erste basale Leistung. Und die andere Hypothese ist die, dass es sozusagen einen präverbalen Zählmechanismus gibt. Sven, inzwischen eingetroffen, sitzt auf dem Schoß seines Vaters. Er blickt mit aufgerissenen Augen auf eine weiße Wand, auf der ihm ein Dia nach dem anderen gezeigt wird. Auf den Dias sind jeweils 2 rote Punkte auf weißem Grund abgebildet. Auf jedem neuen Dia bekommt Sven wieder 2 Punkte gezeigt. Er gewöhnt sich langsam daran. Wie langweilig, schon wieder dasselbe. Aber dann passiert etwas Interessantes. Das aktuelle Dia zeigt 3 Punkte. Und Sven schaut jetzt viel länger hin. Dann kommt die eigentliche Testphase nach dieser Gewöhnungsphase. Das sieht so aus, dass das Kind nun abwechselnd die alte Punktzahl, also die 2, gezeigt bekommt mit einer neuen Punktzahl, nämlich der 3. Und dann kann man eben feststellen, dass das Kind zu diesen 3 Punkten, die also neu sind, die das Kind noch nicht gesehen hat, die werden dann verglichen statistisch gesehen mit der Blickdauer auf die 2 Punkte hin. Der Trend bis jetzt, der Versuch ist ja noch nicht abgeschlossen, sieht eben so aus, dass die Kinder tatsächlich die 3 Punkte länger anschauen. Das sind im Mittel ungefähr 2 Sekunden. Das ist natürlich absolut gesehen wenig, aber statistisch ist es sicherbar. Das heißt, es unterscheidet sicher 2 von 3 Punkten. Okay. So, das war's. Ganz toll geschaut. Auch Sven hat es den Wissenschaftlern gezeigt. Ihm kann keiner erzählen, dass 2 gleich 3 ist. Und da ist er in guter Gesellschaft. In anderen Studien konnte bewiesen werden, schon wenige Tage alte Neugeborene unterscheiden 2 von 3 Objekten. Es muss so etwas wie eine angeborene Fähigkeit zur Mengenunterscheidung geben, vor unserem Rechnen, das ja auf Sprache und abstrakten Symbolen beruht. Menschen erfassen schnell mit einem einzigen Blick ein paar Objekte. Erst ab 5 schätzt man ohne Abzählen falsch. Tatsächlich, auch das hat man im Frankfurter Babylabor ausprobiert, können Säuglinge nicht 4 von 6 Punkten unterscheiden, was eigentlich ja im gleichen Verhältnis steht wie 2 und 3. Die Blickdauer ist bei diesen Experimenten entscheidend. Hat sich das Baby an etwas gewöhnt oder wie es im Fachjargon heißt, es habituiert, schaut es weniger lang hin. Etwa halb so lange wie beim ersten Mal. Danach bekommt es etwas Neues zu sehen und wenn es dann wieder länger hinschaut, schließen die Forscher daraus, dass das Baby den Unterschied zu dem Alten erkannt hat. Wenige Monate alte Säuglinge wissen eine ganze Menge von der Welt um sie herum und einigen ihrer physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Herausgefunden haben das die Säuglingsforscher in sehr aufwendigen, ausgeklügelten Experimenten. Da kamen 3, 4 Monate alte Babys und bestätigten, dass man ihnen nun mal kein X für ein U vormachen kann. Intuitive Physik nennen Säuglingsforscher das. So wissen Babys zum Beispiel, dass feste Gegenstände ihre räumliche Form behalten oder dass sich Bewegungen kontinuierlich fortsetzen. Professorin Monika Knopf, Leiterin der Frankfurter Arbeitsgruppe, zählt noch mehr auf. Gegenstände hinter anderen existieren weiter, auch wenn sie momentan verdeckt sind. Dann auch kohärente Gegenstände nehmen einen Raum ein. Es gibt das sogenannte Fächerexperiment. Den Kindern wurde vorgespielt, als würde ein sich bewegender Fächer einen festen Gegenstand durchdringen, der hinter dem Fächer stand, wo der feste Gegenstand den Fächer hätte aufhalten müssen. Die Kinder haben die Tatsache, dass der Fächer den festen Gegenstand durchdrungen hat, scheinbar, es war so vorgespielt, sehr lange betrachtet. Sie haben offenbar die Erkenntnis, dass eben feste Gegenstände, wenn sie aneinander stoßen, einander aufhalten müssen. Sie haben auch eine Erkenntnis über Bewegungsfortsetzung. Sie wissen, dass ein bewegter Gegenstand einen anderen nur dann in Bewegung versetzen kann, wenn es zum Kontakt zwischen den beiden Gegenständen kommt, wenn also eine Kugel auf eine zweite zurollt und die bewegte die andere tatsächlich trifft, dann kann die andere sich fortbewegen. Sie wissen weiterhin und schauen erstaunt und sehr lange auf die Situation, wo eine bewegte Kugel vielleicht 10 cm vor einer nicht bewegten zu liegen kommt und die nicht bewegte sich plötzlich zu bewegen beginnt. Dies scheint eine Verletzung ihres Wissens zu sein, dass Bewegungsfortsetzung den Kontakt zwischen zwei Gegenständen voraussetzt. Angesichts solcher Leistungen möchten Säuglingsforscher verständlicherweise herausbekommen, was Babys eigentlich so denken und vor allem, wie sie denken. Nils ist 11 Monate alt. Er wurde mit seiner Mutter zu einem Experiment eingeladen. Die beiden kommen in die Abteilung Entwicklungspsychologie der Tübinger Universität und betreten das Babylabor, einen hellen, freundlichen Raum. Im Regal an der Wand sind viele Schmusetiere, Bausteine und Bilderbücher. Für Geschwisterkinder, wenn sie mitkommen, sagt Michael Schmidt, der Versuchsleiter. Während des Einführungsgesprächs mit der Mutter kann das Baby sich an die Umgebung gewöhnen. Ich zeige ihm jetzt einfach verschiedene Spielzeugobjekte. Ich stelle sie ihm immer hier hin. Das werden jetzt eine ganze Reihe Hunde und Katzen sein. Er kann überhaupt gar nichts falsch machen. Es ist alles erlaubt, alles okay. Ui. Wo bist du denn hier? Hä? Und also es ist oft so, dass die Kinder ruckzuck das Interesse an der ganzen Sache verlieren. Gar kein Problem. Und wenn sie sich versuchen könnten, möglichst sich passiv zu verhalten, so möglichst nicht abgelenkt ist. Wenn wir merken, dass die ganze Sache wirklich zu viel. Nils wird dann in einen Hochstuhl gesetzt mit einem kleinen Tisch davor. Im Hintergrund plätschert Entspannungsmusik, die Videokamera surrt. Michael Schmidt nimmt aus dem Koffer immer wieder eine neue Spielfigur. Es ist jedes Mal ein Hund. Sagt der Versuchsleiter immer dann, wenn er Nils die Figur gibt. Alle 20 Sekunden bekommt Nils wieder einen neuen Hund. Mal einen schwarzen, mal einen weißen, immer aber einen Hund. Er grapscht danach, nimmt den Hund in die Hand, dreht und wendet ihn. Langsam langweilt sich Nils. Schon wieder ein Hund, scheint er zu sagen, als er seine Mutter ansieht. Und noch einer. Aber diesmal ist der Hund eine Katze. Hier, den musst du hier lassen. Nein, kein Baum. Nils ist überrascht. Er schaut das weiße Plastikkätzchen viel länger an als zuvor die Hunde. Das Experiment ist beendet. Nils wird noch fotografiert. Seine Mutter bekommt ein Erinnerungsfoto. Es gibt jetzt noch eine Urkunde. Da kommt natürlich das Foto drauf. Nils hat seine Sache gut gemacht. Er hat ganz klar unterschieden, das waren alles Hunde, aber das letzte, das war eine Katze. Wie machen das die Babys, die ja noch nicht sprechen können und noch nicht mal ein Jahr alt sind? Wie denken Säuglinge? Und wie ordnen sie ihre Welt? In welche Kategorien teilen sie ein? Früher ging man davon aus, dass Babys zunächst nur Eindrücke sammeln und irgendwann später dann mal abstrahieren. Heute denken Babyforscher anders darüber, wie Dr. Sabina Paun, Entwicklungspsychologin an der Universität Tübingen, meint. Dagegen gibt es eine neue Richtung, also die eigentlich unter dem Stichwort Domänenspezifität des Denkens in der Forschungsliteratur diskutiert wird. Damit ist gemeint, dass möglicherweise sich das Denken und Wahrnehmen von Anfang an bereichsspezifisch entwickelt. Dass wir also zum Beispiel Lebewesen von Anfang an anders wahrnehmen und auch darüber denken, wie zum Beispiel unbelebte Dinge. Das bedeutet aber auch, dass es nicht sein kann, dass das Kind sich nur an äußeren Merkmalen orientiert und nur Ähnlichkeiten äußerlicher Art erkennt und zur Kategorienbildung benutzt, sondern dass es von Bedeutung ausgeht. Die Babys unterscheiden zwischen belebten und unbelebten Dingen und Lebewesen. Sie wissen, dass Möbel Möbel sind und Tiere Tiere. Sie machen aber auch einen Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Sabina Paun. Da waren wir selber total verblüfft. Inhaltlich macht es ja Sinn. Also Menschen sind eine bedeutsame Kategorie, dass die von Tieren unterschieden werden, keine Frage, im wahren Leben. Aber wir geben den Kindern eben nur Plastikteile, also kleine Plastikobjekte, und die sehen sich sehr ähnlich. So kleine Plastikfiguren von Menschen und von Säugetieren sehen sich sehr ähnlich. Und wir haben mit 11 Monate alten Kindern angefangen und sind mittlerweile bei 7 Monate alten Kindern, und die treffen auch noch glasklar die Unterscheidung. Also das ist offensichtlich etwas, was sie sehr, sehr früh lernen. Auch am Frankfurter Institut für Entwicklungspsychologie laufen Experimente zur Kategorienbildung als eine der wesentlichen Grundfunktionen des Denkens. Sebastiano Ferrante lässt seine kleinen Probanden ebenfalls mit verschiedenen Spielfiguren spielen. Er zeigt ihnen gleich 3 Kategorien nacheinander: Fahrzeuge und Tiere und dann noch Menschen. Unterscheiden Sie Menschen von den anderen Kategorien, von unbelebten Fahrzeugen, aber auch von belebten Tieren? Die Kinder tun das sowohl, unterscheiden sie die Tiermodelle von den Fahrzeugmodellen, als auch sozusagen Tiermodelle, also nichtmenschliche Tiermodelle von Menschfiguren. Das mit den Menschen war einfach nur eine Idee, die zum Beispiel auch schon die Frau Paun hatte. Und da sind halt Menschen schon was Besonderes oder was anderes als zum Beispiel die anderen belebten Objektformen wie Tiere. Menschen interagieren mit Kindern öfters, anders, reagieren viel direkter und so. Und deswegen könnten die auch was Besonderes sein und auch unterschieden werden. Wobei ich halt eher dazu tendiere, diese Interpretation nicht unbedingt zu teilen. Ich glaube halt immer noch, es ist noch nicht bewiesen, dass die Kinder diese Modelle nicht aufgrund einfach anderer wahrnehmungsbezogener Sachen unterscheiden. Das heißt, die Objekte einfach nur unterscheiden. Das eine hat halt keine Räder oder so und das andere hat Beine. Und das eine hat zum Beispiel eine deutliche Gesichtsform oder sowas oder Kleidung an und das andere hat das eben nicht. Und deswegen unterscheiden das, ohne die Interpretation, die darin liegt, dass da jetzt irgendwie belebte und unbelebte Objekte unterschieden werden. Weil letztendlich sind all die Modelle, die wir zeigen, alle unbelebt. Ob Babys die Dinge aufgrund von Bedeutung oder Aussehen unterscheiden, wird auch weiterhin Diskussionsstoff sein. Wer weiß schon ganz genau, was in so einem Babykopf vorgeht. Was bei einem Baby so alles hinter der Stirn abläuft, möchte man schon gerne wissen. Zum Beispiel, ob sich Babys an etwas erinnern können. Und wenn ja, ab wann? Ob schon ganz junge Säuglinge so eine Art Gedächtnis haben. Bewusstes Erinnern, so nahm man lange Zeit an, wird erst ab dem 18. Lebensmonat möglich, wenn Kleinkinder beginnen, die Funktion von Sprache zu verstehen und auch für sich zu nutzen. Mit der Methode der verzögerten Nachahmung hat man jedoch herausgefunden, dass sie sich bestimmte Dinge schon viel früher gut merken können. In der Frankfurter Arbeitsgruppe sind Studien dazu gerade angelaufen. Nadja Natur, wissenschaftliche Assistentin in der Frankfurter Forschergruppe, fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen. Wir haben bei uns zeigen können, dass tatsächlich über diese halbe Stunde erinnert wird, dass also Handlungen mit Gegenständen, die die Kinder zuvor nie selber gemacht haben, dass die, die nach einer halben Stunde aus dem Gedächtnis sozusagen abrufen, und zwar, und das ist eben genau das Wesentliche, dass diese Handlungen, die die dann nach dieser halben Stunde durchführen, die tun die sozusagen rekonstruieren aus etwas, was sie nur gesehen haben vorher, was sie also nicht vorher schon mal selber getan haben. Es ist also eine Art von Erinnern, die möglicherweise schon eine bestimmte abstrakte Repräsentation erfordert, nämlich das Umsetzen von etwas, was man nur gesehen hat, in eine eigene Aktivität. Das ist also schon eine relativ fortgeschrittene Form von Gedächtnis, die also bei Erwachsenen ganz selbstverständlich ist. Bei Kindern hat man lange Zeit nicht geglaubt, dass das in diesem frühen Alter mit 12, 13, 14 Monaten schon geht. Die Säuglinge tun ja alles, damit die nächste Bezugsperson in der Nähe bleibt, Schutz gibt und Hilfestellung beim Lernen. Das Kind entwickelt Personenbindungen bereits im ersten Lebensjahr. Die amerikanische Forscherin Mary Ainsworth hat dafür den Begriff des Bindungsverhaltens geprägt. Wie sicher oder wie unsicher die Bindungsbeziehung zu einer Person, meistens der Mutter, ist, kann anhand des Fremde-Situation-Tests ermittelt werden. Dabei wird das Kind in einem unbekannten Raum mit einer fremden Person und Spielzeug gelassen. Die Mutter geht hinaus. Erst wird das Kind den Raum und das neue Spielzeug erkunden. Ist es traurig, dass die Mutter nicht da ist, wird es das deutlich zeigen. Kommt die Mutter wieder, wird es sie dann auch besonders freundlich begrüßen. Solche Kinder sind sicher gebunden. Kümmert sich ein Kind gar nicht darum, ob die Mutter wiederkommt, ignoriert es das, nennt sie Ainsworth unsicher gebunden. Eigentlich würde man das Gegenteil erwarten, aber es ist nicht so, dass solchen Kindern die Abwesenheit der Mutter nichts ausmacht. Sie zeigen einfach nur ihre Gefühle nicht. Wenn man aber zum Beispiel den Herzschlag misst oder die Speichelflüssigkeit nach Stresshormonen untersucht, wird schon deutlich, wie belastend die Situation für das Baby ist. Ein gutes Indiz für die Bindungssicherheit ist, wie feinfühlig eine Mutter mit ihrem Kind im Alter von 3 Monaten umgeht. Ja, der unser Zeisig, der singt. Hallo. Gilly, Gilly. Gilly, Gilly. Die Mütter, die mit ihren Kindern sehr sensibel, sehr freundlich umgehen, die mit ihren Kindern reden, im freundlichen, liebevollen Ton, die sich im Tempo, an das Verhaltenstempo ihres Kindes anpassen, dann auch eine Pause einlegen zum Verschnaufen der Kinder, wenn die das benötigen, das Verhalten der Kinder aufgreifen und ein schönes Zusammenspiel in diese Richtung zeigen, haben in der Regel mit 12 Monaten und dann auch später Kinder, die dieses berühmte sichere Bindungsmuster zeigen. Mütter, die mit 3 Monaten nicht so sehr sensibel waren, können mit der Zeit sensibler werden und dann kann auch eine sichere Bindung daraus erwachsen. Wichtig ist zudem aber auch das Verhalten der Kinder. Es klingt schön, wenn ein Baby seine ersten Gurrlaute hören lässt. Wenn dann das Brabbeln dazukommt, entstehen richtige Geschichten. Und was die Kleinsten uns alles erzählen wollen. Leider, leider können wir nur rätseln. Viele Mütter und Väter kennen den verständnislosen Blick ihres Krabbelkindes, wenn sie ihm wieder mal den Greifring angeboten haben, wo es doch ganz eindeutig den Bauklotz wollte. Seltsame Erwachsene. Wir sind halt nur auf Vermutungen und Interpretationen angewiesen. Die Babyforscher arbeiten mit ausgeklügelten Methoden, um die Botschaften zu entschlüsseln. Inzwischen beherrschen die Wissenschaftler ein ganzes Repertoire an Methoden, abhängig vom Lebensalter des Babys und natürlich von seinen Fähigkeiten. Professorin Monika Knopf, Entwicklungspsychologin an der Universität Frankfurt. Wenn man etwa das erste Lebensjahr mal betrachtet, dann kann man sagen, dass man so in den ersten Lebenstagen vornehmlich Methoden verwendet, die auf Reaktionen basieren oder auf der Reaktion wie Saugen zum einen oder auch so einfache Lernmethoden kann man da schon verwenden, dass man so etwa ab dem 3. Lebensmonat Methoden verwendet, die auf dem visuellen System basieren, also Schauen und Blickwechsel, und dass man weiter im ersten Lebensjahr, dann so ab dem achten Lebensmonat, vermehrt auf Methoden umsteigt, die etwas mit Greifen zu tun haben, weil man dann beobachtet, dass die Kinder zunehmend weniger bereit sind, sich die Dinge nur zu betrachten und in ihren Blicken ihr Interesse auszudrücken. Sie neigen dann verstärkt dazu, die Dinge, die man ihnen auch zeigt, anzugreifen. Und dann spätestens muss man das Methodeninventar sozusagen umstellen und Methoden einsetzen, die dann wieder mehr dem gerecht sind, was die Kinder auf dieser Altersstufe gerne tun. Für die Wahrnehmung von Musik oder sogar von fremden Sprachen setzt man gerne auch die Kopfdrehmethode ein. Links und rechts vom Baby werden zwei Lautsprecher aufgestellt. Dreht das Baby den Kopf nach rechts, ertönt Musik aus dem rechten Lautsprecher. Dreht das Baby den Kopf wieder weg, stoppt das Tonband und die Musik hört auf. Dasselbe dann mit dem linken Lautsprecher. So lernt das Baby bald, mit welcher Kopfbewegung es sich welches Tonband anschalten kann. Sehr häufig verwenden Babyforscher die Methode der Bevorzugung. Dabei zeigt man dem Säugling nebeneinander zwei Reize, etwa Bilder von zwei Gesichtern. Dann wird die Zeit gestoppt, wie lange das Baby jeweils das eine und das andere Gesicht betrachtet. Schaut es eines länger an, heißt das für die Forscher, das ist für das Baby auch interessanter. Von der unterschiedlich langen Blickdauer schließt man darauf, dass das Baby einen Unterschied zwischen beiden Gesichtern macht. Ähnlich funktioniert die sogenannte haptische Objektuntersuchungsmethode. Haptisch heißt hier greifend. Die Kinder schauen keine Bilder mehr an, sondern bekommen kleine Spielfiguren, fassen sie dann an, drehen sie hin und her oder stecken sie in den Mund. Nun wären diese Experimente mit den Babys, so raffiniert und clever ausgedacht sie sind, nichts weiter als eine nette Spielwiese für Forscher, wenn man sie nicht in einen größeren Zusammenhang einordnen würde. Und dann kommen solche Fragen wie, wozu haben Babys schon so früh diese Kompetenzen? Stehen sie im Zusammenhang mit der späteren Entwicklung, so wie etwa Lautbildung mit der Sprachentwicklung? Und sind die Fähigkeiten angeboren oder überraschend schnell erlernt? Müssen frühere Sichtweisen korrigiert werden? Ein umfassendes Forschungswerk zur kindlichen Entwicklung stammt von dem Schweizer Psychologen Jean Piaget. Sein Stufenplan der geistigen Entwicklung des Kindes ist immer noch unumgängliche Pflichtlektüre für jeden Säuglingsforscher. Allerdings widerlegen neuere Ergebnisse den 1980 verstorbenen Wissenschaftler in einigen Punkten. So hat Piaget zum Beispiel gemeint, dass das kognitive System in den ersten zwei Lebensjahren noch völlig unreif sei. Ist es nicht, zeigen aktuelle Experimente. Oder auch, Kinder könnten erst im Alter von 4 bis 5 Jahren Dinge, die sich selbst bewegen, von denen unterscheiden, die es nicht tun. Heute sagt man, diese Unterscheidungsfähigkeit sei vielleicht schon von Anfang an vorhanden. Noch einmal Sabina Paun dazu. Es sind also nicht jetzt radikale Unterschiede zu Piaget, sondern es ist mehr so, dass wir uns bemühen, genauer hinzugucken und differenzierter die Antworten zu geben, als er das machen konnte, weil er der Erste war, der es versucht hat. Wir versuchen, kognitive Entwicklungspsychologie zu betreiben, die sich ein Stück löst von Piaget und wirklich versucht, einfach neu zu gucken. Jahrzehntelang war die Forschung dominiert von diesem Mann und seinem großartigen Werk. Man hat erst ihn immer bestätigt, dann hat man an allen möglichen Stellen ihn, einzelnen Stellen ihn widerlegt. Und wir versuchen jetzt ein Stück davon wegzukommen und einfach nochmal neu zu gucken, was können wir an Beobachtungen machen und gibt es möglicherweise andere theoretische Erklärungen für die Entwicklung im Denken, als Piaget die gegeben hat. Und ich kann heute schon so viel sagen, dass im Prinzip das Stadienkonzept, das er vorgeschlagen hat, von uns nicht geteilt wird. Also wir gehen nicht davon aus, dass die Stadien, die er identifiziert hat, von so großer Bedeutung sind, wie das traditionell angenommen wurde. Die Kardinalfrage aber ist immer noch, Sind die erstaunlichen Kompetenzen der Babys nun angeboren oder sind sie erlernt? Die meisten Theorien bewegen sich innerhalb der beiden Pole Nativismus und Empirismus. Nativistische Ansätze gehen davon aus, dass vieles von dem, was die Babys können, schlicht angeboren ist. Elizabeth Spelke, Säuglingsforscherin aus den USA, zählt zu den bekanntesten Vertretern dieser Richtung. Dagegen postuliert die empiristische Richtung, dass wir alles, was wir wissen, durch unsere Sinnesorgane, durch unsere Wahrnehmung erfahren und erlernen. Das würde bedeuten, dass das menschliche Informationsverarbeitungssystem auf äußerst schnelles Lernen geeicht ist. Unterstützt wird der empiristische Ansatz von den Informatikern. Sie versuchen, Programme zu erarbeiten, die genauso wie Babys Entwicklungsschritte machen und vergleichbare Voraussetzungen wie das menschliche Gehirn haben. Monika Knopf. Da hat man in jüngster Zeit beispielsweise ein Programm geschrieben, das versucht hat, die Objektpermanenz zu erzeugen, also die Erkenntnis zu erzeugen, dass ein Objekt auch dann noch in einer Szene vorhanden ist, wenn es momentan durch einen Schirm verdeckt ist. Man hat festgestellt, dass man mit relativ wenig Aufwand Computerprogramme schreiben kann, die dann lernen können, dass die Szene so ist, dass das Objekt weiter existiert, auch wenn es immer wieder verdeckt ist. Und die Tatsache, dass dieses Maschinen können und dass man relativ wenig aufwendige Programme braucht, um dieses nachzuzeichnen, stützt nun die These, dass vermutlich weit weniger angeboren ist in unserem Repertoire, sodass es neuerdings doch wieder Gruppen gibt, zum Beispiel Annette Camillo-Smith, die sehr stark jetzt in die Richtung tendieren, dass möglicherweise unser Informationsverarbeitungssystem ein sehr schnell lernendes System ist, weil eben Maschinen dieses auch erreichen können. Zusammenarbeiten kann die Entwicklungspsychologie auch mit der neueren Hirnforschung. Sie untersucht, wie sich einzelne Gehirnstrukturen zeitlich möglicherweise nacheinander entwickeln, in welchem Zeitraum Nervenzellen reifen, welche Areale noch eine Veränderung durchmachen oder noch eine gewisse Reifezeit brauchen. Wie die Entwicklung im ersten Lebensjahr verläuft, man kann es nur vermuten. Folgt sie einem Stufenplan? Sind bestimmte Stadien erkennbar? Oder verbirgt sich vielleicht ein ganz anderes System dahinter? Mehr Fragen als Antworten. Die Babyforschung steht in der Theoriebildung noch am Anfang. Und in Deutschland hat man sowieso noch einiges aufzuholen. Denn die meisten der neueren Erkenntnisse kommen aus den angloamerikanischen Ländern. In Deutschland taten sich Säuglingsforscher bis vor kurzem noch sehr schwer. Hegard Rau. Wenn man im eigenen Land etwas aufbauen wollte in diese Richtung, stieß man auf Widerstand. Nun hat sich durch die Forschung gezeigt, im Ausland, vor allem in Amerika, angelsächsischen Bereich, Skandinavien, auch in Frankreich, dass die spannendsten Forschungsbefunde gerade in der Forschung, entweder in der Alternsforschung oder Forschung zur frühen Kindheit zu finden waren und hier einfach ein großes Loch in Deutschland ist. Diese Forschung ist nun inzwischen so interessant, dass sie auch den Pädiatern schon in die Hände fällt. Und die Mediziner haben ja immer die größere Bedeutung bei uns. Die können aber diese Dinge nicht alle selber durchführen. Dazu benötigen sie gut ausgebildete Psychologen. Ja, und die hatten nun kaum die entsprechenden Ressourcen da, um dieses zu machen. Von daher ist von verschiedenen Organisationen her die Nachfrage nach Säuglingsforschung gestiegen. Ich selber wollte es also schon immer machen und bin, ich will sagen, fast 20 Jahre immer auf große Widerstände gestoßen. Das Höchste, was wir einmal von Sponsoren bekamen für eine unserer Studien, das waren mal 30 Schnuller. Aber ansonsten also relativ wenig Unterstützung. Und auch bei der Hauptforschungsinstitution der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es nicht immer leicht, bei den Gutachtern Verständnis dafür zu gewinnen, dass Säuglingsforschung einen großen Aufwand an Personal und Geld fordert, eben weil die Kinder nicht mit Postwurfsendung und Fragebogen beglückt werden können. Experimentelle Forschung in Säuglingslabors, an Universitäten oder Forschungsinstituten ist nicht weit verbreitet in Deutschland. An der Frankfurter Uni wird gerade ein Babylabor eingerichtet. In Tübingen sitzen die kleinen Probanden schon etwas länger in ihren Hochstühlen und zeigen, was sie können. Und in Leipzig entsteht derzeit das neue Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Als Direktor des Zentrums für die Entwicklung der Kognition wird der US-amerikanische Psychologe Professor Michael Tomasello eine Arbeitsgruppe aufbauen. Ab nächstem Jahr sollen Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren untersucht werden. Ziel des Forschungsprojekts: die Voraussetzungen zu klären für den Spracherwerb bei Kindern. Am schwierigsten ist es wohl, die kleinen Probanden bzw. ihre Eltern in die Labors zu locken. Kontakte zu Geburtskliniken, Krabbelgruppen, Kinderärzten sind unerlässlich, aber gar nicht immer erfolgreich. Am Anfang, als wir das Projekt begonnen haben, war es so, dass ich eben noch auf den Marktplatz gegangen bin und mit Luftballons und Einladungsschreiben die Eltern direkt angesprochen habe, mit Kindern, die annähernd im richtigen Alter waren. Wir haben Briefe zum Kinderärzten gegeben, wir haben in der Frauenklinik Briefe ausgeteilt, das hat alles gar nichts gebracht. Dann sind wir dazu übergegangen, Geburtsanzeigen uns anzuschauen, die Adressen aus dem Telefonbuch rauszusuchen, die Eltern anzuschreiben und dann 2 Tage später anzurufen und zu fragen, ob sie nicht Lust hätten mitzumachen. Und. Ziemlich viel Aufwand. Die Kleinen, die von ihren Mamas und Papas ins Babylabor gebracht werden, interessieren sich herzlich wenig für den ganzen wissenschaftlichen Kram. Und manche Babys meckern erstmal, wenn sie in den Hochstuhl gesetzt werden. Oder sie interessieren sich mehr für die Kamera als für das Spielzeug. Die meisten aber machen bereitwillig mit, als ob sie wüssten, es kommt ihnen und ihren Altersgenossen zugute, wenn man hinter ihre Geheimnisse kommt. So profitiert beispielsweise die Autismusforschung von den neuen Erkenntnissen aus den Babylabs. Außerdem können sie dazu beitragen, geeignetere Förderungsprogramme zu entwickeln und gezielte Interventionen bei Störungen. Monika Knopf und Helga Drau. Das grundsätzliche Streben ist erstmal sozusagen den Menschen zu verstehen und das geistige System zu verstehen. Ebenso wie wir andere Systeme unserer Welt verstehen. Und meine Antwort ist auch immer wieder, dass ich mich frage, warum man eigentlich weniger über den Menschen weiß und seine geistige Struktur, als man es vermutlich über die physikalische Welt weiß. Ich denke, wir lernen einfach unglaublich viel. Das ist das Mindeste. Und dann ist es sicherlich auch hilfreich für all diejenigen Familien, die es besonders schwierig haben, die eine schwierige Situation haben, sei es, dass die Eltern besondere Probleme zu bemeistern haben, sei es, dass sie Kinder haben, die nicht ganz in das übliche Muster hineinpassen, dass man hier dann bessere Unterstützung und Hilfe geben kann und zumindest auch anerkennen kann, dass sie es schwieriger haben. Vielleicht können wir dann auch, wenn wir etwas mehr Respekt vor Kindern haben, mehr Rücksicht darauf nehmen, dass wir unsere Welt und Umwelt so gestalten, dass diese Kinder sich auch wohlfühlen können, denn sie bilden die nächste Generation. Und vielleicht finden wir doch eine ganze Menge andere Bereiche, bei denen sich dann tatsächlich Vorhersagen auf später ergeben. Denn das, was wir bis jetzt erforscht haben, waren ja nur Spitzen eines Eisberges. Und die vielen individuellen Erlebnisse oder Erlebnisse, die nicht alle Kinder haben, welche Wirkung die auf die weitere Entwicklung haben, das ist noch kaum erforscht. Eines können die Erkenntnisse der Babyforschung auf jeden Fall erreichen. Mehr Verständnis für die Jüngsten und Hochachtung vor ihren Fähigkeiten und Leistungen. Mehr als ein Reflexbündel. Die Entwicklungspsychologie entdeckt den kompetenten Säugling. Sie hörten eine Sendung von Renate Kieselwetter, Redaktion Michael Röhl. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Der Bundestag hat am Abend die von der Koalition geplanten Neuregelungen im Gesundheitswesen verabschiedet. Mit dem Vorschaltgesetz zur Gesundheitsreform wird das Krankenhausnotopfer für dieses und das kommende Jahr ausgesetzt. Außerdem werden die Zuzahlungen für Medikamente auf 8, 9 und 10 Mark reduziert. Schließlich sollen die Krankenkassen künftig wieder die Kosten für Zahnersatz und Kronen von Patienten übernehmen, die nach 1978 geboren wurden. Zuvor hatte das Parlament die Rentenreform und andere Kürzungen der alten Regierung im Sozialbereich zurückgenommen. So wird die Senkung des Rentenniveaus von 70% auf 64% für zunächst 2 Jahre ausgesetzt. Bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und beim Kündigungsschutz sollen wieder die von der früheren Koalition abgeschafften Regelungen gelten. Der Autohersteller Audi will nach einem Zeitungsbericht bereits Anfang des Jahres mit einem Bündnis für Arbeit zusätzliche Stellen schaffen. Die Heilbronner Stimme schreibt in ihrer morgigen Ausgabe, durch eine betriebliche Vereinbarung sollten im Werk Neckarsulm unter anderem die Überstunden langfristig drastisch reduziert werden. In der Endstufe sollten höchstens 10 Überstunden mit Zuschlägen ausbezahlt werden. Zusätzliche Mehrarbeit werde auf Zeitkonten gutgeschrieben. Geschäftsführung und Betriebsrat sollen sich der Zeitung zufolge auch auf die 6-Tage-Woche ohne Samstagszuschläge geeinigt haben. Die Beschlagnahmung von PDS-Vermögen bei Dritten ist nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin